wir werden durch praktische militärische Aktionen an die USA ernste Warnung schicken. Äußerung des Armeegenerals Kim Rap-gyum, Befehlshabers der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee. Wie es bereits erklärt wurde, überprüfen die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee mit Ernst den Plan für einen Kesselschuss um die Insel Guam mit 4 gleichzeitigen Starts von 4 strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenraketen vom Typ Fassung 12, um die bedeutenden amerikanischen militärischen Stützpunkte auf der Insel Guam zu bewältigen und den USA eine schwerwiegende Warnungsbotschaft zu senden. Wir haben gestern durch die Erklärung des Sprechers der strategischen Streitkräfte die USA, die den Grad der allseitigen Sanktionen und militärischen Drohungen gegen die TVIAK maximalisieren, so weit gewandt, dass sie genug verstehen können. Trotzdem ließ der Oberbefehlshaber der US-Armee, der sich mit dem Golf beschäftigt war, ohne Verständnis der Richtung der Lagenentwicklung dumme Worte wie Wut und Empörung fallen. Das geht unseren ohnehin angereizten Fassung-Artilleristen auf die Nerven. Ob vielleicht unsere Erklärung immer noch nicht übersetzt worden ist. Das Urteil der Offiziere und Soldaten unserer strategischen Streitkräfte ist es, dass man mit einem senilen Mann ohne vernünftiges Denken keinen normalen Dialog führen kann und ihn nur mit absoluter Kraft umgehen muss. Die militärische Aktion, die wir diesmal vorhaben, wird ein wirkungsvolles Rezept für die Zurückhaltung der wahnsinnigen Handlungen der USA auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung sein. Die Fassung-Artilleristen unserer strategischen Streitkräfte sind erfüllt vom glühenden Entschluss, durch den diesmaligen Kesselschuss gegen die Aggressionsbasis der US-Imperialisten die enorme Macht der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee als zuverlässige nukleare Streitkräfte der Partei der Arbeit Koreas und als weltweit stärkste Angriffsteilstreitkräfte noch einmal vor aller Welt zu demonstrieren. Die strategischen Streitkräfte überprüft auch den Plan, den historischen Kesselschuss um die Insel Guam, mit dem sie gegen die Aggressionsbasis der USA praktische Aktionen unternehmen werden, dem Volk zugänglich zu machen. Diese beispiellose Maßnahme hat es zum Ziel, unserem Volk die Siegeszuversicht und den Mut zu stärken und das Volk von der armseligen Lage des US-Imperialismus deutlich in Kenntnis zu setzen. Die strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenraketen Fassung 12, die wir schießen, werden den Luftraum über die japanischen Präfekturen Shimane, Hiroshima und Gozi passieren und die Reichweite von 3.356,7 Kilometer 1.065 Sekunden lang fliegen und danach auf den Meeresgewässern 30 bis 40 Kilometer weit von der Insel Guam landen. Die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee werden bis Mitte August den Plan für den Kesselschuss um die Insel Guam endgültig anfertigen, ihn dem obersten Befehlshaber der nuklearen Streitkräfte der Republik geben und danach in der ständigen Startbereitschaft auf den Befehl warten. Wir verfolgen ununterbrochen die Worte und Taten der USA.